haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die gestohlene Identität. Erster Teil. Es war einer dieser Regentage, die normalerweise feucht beginnen und feucht enden. Zu meiner Überraschung wagte sich tatsächlich eine Klientin in mein Büro. Sie war groß, schlank, dunkelhaarig und hatte einen seltsamen Akzent. Das war nicht weiter erstaunlich, war doch Frau Rinhofer extra aus Österreich angereist. Ich habe versucht, telefonisch zu intervenieren, aber es half alles nichts. Und die hiesige Polizei, die versteht nur Bahnhof, wenn ich erzähle, dass jemand meine Identität gestohlen hat. Die hiesige Polizei versteht nicht einmal Bahnhof, die versteht überhaupt nichts, das aber klar und deutlich. Was genau muss ich mir unter einem Diebstahl der Identität vorstellen? Lesen Sie keine Zeitung? Keine Bücher? Geben Sie sich keine Mühe, in diesem Büro gibt es kein Bücherregal und auch keine Bücher. Ich lasse mich lieber durch Mücken und Spinnen inspirieren. Vielleicht sollte ich mich doch besser an eine professionellere Agentur wenden. Nur zu, wenden Sie sich. Professionellere Agenturen arbeiten mit mehreren Mitarbeitern und die kosten alle Geld. Ich koste auch Geld, bin aber einzeln zu haben. Mehr als 2000 Euro kann ich aber nicht ausgeben. Das reicht bei mir für ein paar Tage. Jetzt aber schön der Reihe nach. Wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen, dass man ihm die Identität gestohlen hat? Vor 2 Jahren wurde mir in der Schweiz die Handtasche gestohlen. Und da war Ihre Identität drin? Reisepass, Kreditkarten, Bankverbindung, Postkonto, mein Adressbuch, mein Handy, alles war weg. Und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht? Ich habe umgehend alle Karten und das Handy sperren lassen. Es wurde kein Geld abgehoben und auch die Kreditkarte wurde nicht benutzt. Die Polizei sagte mir, dass der Täter vermutlich nur am Bargeld interessiert war und den Rest weggeworfen hat. Normalerweise landet die Tasche samt Inhalt ganz in der Nähe in einem Gebüsch oder einem Müllcontainer. Ich habe nach der Tasche gesucht, 2 Tage lang, fand aber nichts. Es meldete sich auch niemand, obwohl ich mehrmals auf mein eigenes Handy anrief. Ich wollte doch nur all die Karten zurück. Der Täter wurde nie gefasst. Ich habe nie mehr etwas von der Polizei gehört. Nach ein paar Monaten dachte ich mir, dass die Sache ausgestanden ist. Zuerst befürchtete ich, dass man mir auch noch die Wohnung ausräumen würde. Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. In der Tasche war natürlich auch der Wohnungsschlüssel. Ja. Ich musste das Schloss auf eigene Rechnung auswechseln lassen. Egal, ich bin wenig später sowieso umgezogen. Wie gesagt, bis vor ein paar Wochen geschah gar nichts. Und dann geschah etwas. Na klar geschah etwas, sonst säße ich ja jetzt nicht hier. Ich versuche lediglich, die Konversation ein wenig lebendiger zu gestalten. Ich kann aber auch einfach nur ein bisschen knurren, während Sie einen Monolog halten. Seit ein paar Wochen erhalte ich Anrufe und Briefe von Hotels und Versandhäusern, die behaupten, dass ich bei Ihnen etwas bestellt oder übernachtet hätte. Hm. Offenbar ist mein Name und meine neue Adresse auch im Internet aufgetaucht. Und jemand benutzt meine Identität, um in Online-Auktionen Tickets für Konzerte zu versteigern. Ich soll auch einen teuren Geländewagen geleast haben. Ja, vielleicht gibt es in der Schweiz jemand, der genauso heißt wie Sie. Anita Rinhofer? Naja, vielleicht ähnlich. Anita Hofer soll schon vorkommen. Es werden meine persönlichen Angaben benutzt. Mein Geburtsdatum, meine Bankverbindung, ja sogar mein Aussehen. Im Internet oder im Hotel? Ich habe nachgefragt und dabei stellte sich heraus, dass in einem Luxushotel hier in der Stadt eine Frau, die genauso aussieht wie ich, mehrere Nächte verbracht hat. Sie hat die Übernachtungen bar bezahlt. Das ist doch wunderbar. Jemand, der wie Sie aussieht und richtig viel Geld besitzt. Diese Frau hat sich von mehreren Nobelboutiquen Kleider aufs Zimmer bringen lassen. Diese Kleider hat sie nicht zurückgebracht und auch nicht bezahlt. Ah. Jetzt wollen die Boutiquen mich haftbar machen, obwohl ich zu dieser Zeit nicht in der Schweiz war. Sie müssen für mich herausfinden, wer meine Identität benutzt. Die Hand von Frau Rinhofer zitterte, als sie mir 1000 Euro als Vorschuss überreichte. Offenbar war sie mit den Nerven ziemlich am Ende. Sie reichte mir eine Karte, auf die sie den Namen des Hotels schrieb, in dem sie abgestiegen war. Und den Namen des Hotels, in dem die andere Frau in ihrem Namen betrügerisch tätig gewesen war. Ich machte mich auf den Weg und landete in einer gediegenen Hotellobby. Was verstehen Sie unter einem günstigen Zimmer? Ich dachte an die kleine Präsidenten-Suite. Die Suiten müssen weit im Voraus gebucht werden. Dann nehme ich doch ein kleines Zimmer mit Etagendusche. Unsere Zimmer sind alle hell und geräumig. Eine Übernachtung kostet 450 Franken. Ah, ist die Paris Hilton darin inbegriffen oder muss ich meine eigene Mätresse mitbringen? Sind Sie Privatdetektiv? Wie kommen Sie darauf? Menschen wie Sie trifft man nicht als Gäste in solchen Hotels. Aber unrasierte Musiker in zerfetzten Jeans. Stil ist Stil. Sie aber bemühen sich darum, unauffällig zu sein. Das fällt auf. Kostet eine Information gleich viel wie eine Übernachtung? Das kommt drauf an. Auf was? Geht es um Ehebruch? Geht es das nicht immer? Solche Auskünfte kriegen Sie von mir nicht. Das ist geschäftsschädigend. Ich suche eine Frau, die kürzlich hier war. Groß, dunkelhaarig, Österreicherin, vermutlich mit Schweizer Akzent oder umgekehrt. 200. 200? In Ihrem Hotel haben 200 Österreicherinnen genächtigt. Die Auskunft kostet so viel. Das ist Wucher. Ich glaube, ich komme später noch einmal vorbei, wenn einer Ihrer Kollegen nach einem Trinkgeld dürstet. Die Frau hat in ihrem Zimmer etwas vergessen. Etwas Unanständiges. 100, darunter geht nichts. Also gut. Was hat die Frau im Zimmer vergessen? Ein Navigationsgerät. Und wozu braucht man das in einem Hotelzimmer? So groß können die Räume doch gar nicht sein. Möchten Sie nicht wissen, was für eine Route zuletzt einprogrammiert wurde? Doch, das würde ich sehr gerne wissen. Wie ich schon sagte, 100. Darunter geht nichts. Ich habe Ihnen bereits 100 gegeben. Und ich habe Ihnen bereits eine Auskunft erteilt. Ich werde Ihnen gleich ein paar Zähne richten. Zwingen Sie mich nicht, den Sicherheitsdienst zu verständigen. Jetzt aber her mit dem Gerät. Können Sie das Gerät bedienen? Nein. Kann ich nicht. Wie gesagt. Ich werde Ihnen nicht noch einen 100er verschenken. Was ich hier mache, ist eine ehrliche Arbeit. Sie hingegen schnüffeln hinter anderen Menschen her und Sie hingegen. Ich habe absolut kein Mitleid mit Ihnen. Ich schluckte meinen Zorn hinunter. Es schmeckte grauenhaft. Vor dem Hotel versuchte ich, mit dem Navigationssystem klarzukommen. Offenbar war es fußgängerfreundlich, denn es lotste mich mit unendlicher Geduld durch die halbe Stadt. Als die freundliche Stimme "Ankunft am Ziel auf der linken Seite" sagte, atmete ich erleichtert auf. Aber auch nur, bis ich sah, wer auch noch am Ziel angekommen war. Na, Maloney? Gehen Sie jetzt schon mit einem elektronischen Helfer auf Leichensuche? Diese Navigationssysteme sind praktisch. Man kann sogar einstellen, dass man keinem Polizisten begegnen möchte. Leider habe ich darauf verzichtet und jetzt habe ich die Bescherung. Früher benötigte man auch den Kopf, wenn man Auto fuhr. Da studierte man eine Karte, machte sich einen Plan. Heute fährt man einfach drauf los und lässt sich von einer seelenlosen Stimme leiten. Wie kommt es, dass Sie sich ein solches Gerät leisten können? Haben Sie in einer Tombola gewonnen? Dieses Gerät lag in einem Hotelzimmer herum. Ich wollte es der Besitzerin zurückbringen. Das ist wieder typisch, Maloney. Wahrscheinlich ist die Dame voller Panik geflohen, als sie sich hier in der Unterhose näherten. Die Dame wohnt hier im Haus. Oder soll ich sagen, wohnte? Ihre Anwesenheit verheißt nichts Gutes. So ist es, Maloney. Üble Sache. Es gab offenbar einen Streit. Noch wissen wir nicht, ob diese Frau Hofer, Rindel, aber egal. Sie ist mit dem Kopf an eine schwere Tischkante geknallt und an einer scharfen Schädelfraktur gestorben. Und die Frau hieß Anita Rinhofer. Genau, Maloney. Sie kannten die Dame. Wenn ja, dann müssen wir von einem Mord ausgehen. Das ist doch so, oder? Früher hieß es M wie Mord, jetzt heißt es M wie Maloney. Und jedes Mal kommt dasselbe dabei heraus. Geben Sie mir das Gerät, Maloney. Vielleicht lassen sich anhand der zuletzt eingegebenen Routen die letzten Tage der Verblichenen rekonstruieren. Während er mit geübten Fingern das Gerät dazu brachte, seltsame Töne von sich zu geben, dachte ich an meine Klientin und ihre gestohlene Identität. Ich war mir nicht sicher, welche Anita Rinhofer tot in der Wohnung gefunden worden war. Als ich meine Klientin auf ihrem Handy anrief, meldete sich niemand. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die gestohlene Identität, erster Teil. Und der zweite Streich folgt gerade. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die gestohlene Identität. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloneys neue Klientin reist aus Österreich an. Ihr wurde vor 2 Jahren eine Handtasche gestohlen. Seit einigen Wochen erhält sie Anrufe und Briefe aus der Schweiz, die darauf hindeuten, dass jemand in ihrem Namen in betrügerischer Absicht Bestellungen macht und Dinge einkauft, die nicht bezahlt werden. Rasch entdeckt Maloney eine Spur, die von einem Hotelzimmer zu einer Frau führt. Doch als Maloney die Frau aufsuchen möchte, erfährt er, dass in dem Haus eine Leiche gefunden wurde. Als ich am Nachmittag meine Klientin telefonisch erreichte, hätte ich vor Freude beinahe eine Passantin umarmt, die mir aber ihre 150 Kilogramm Lebendgewicht entgegenstemmte. Ich versuchte, den zuständigen Beamten bei der Polizei davon zu überzeugen, dass eine Gegenüberstellung Klientin-Leiche durchaus Sinn machte. Es dauerte aber bis zum nächsten Morgen, bis wir uns vor der Gerichtsmedizin trafen und schließlich eingelassen wurden. Die Frau sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Die Haare sind garantiert gefärbt. Und mit so wenig Busen würde ich mich nicht aus dem Haus wagen. Weshalb sollte Ihnen die Frau ähnlich sehen? Sind Sie mit der Toten verwandt? Die Tote ist die falsche Frau Rinhofer. So ist es. Ich bin Anita Rinhofer. Diese Frau war eine Betrügerin. Wie können Sie behaupten, Anita Rinhofer zu sein, wenn diese Leiche hier mehrere Ausweise auf diesen Namen auf sich trug? Ich besitze ebenfalls Ausweise auf meinen Namen. Diese Frau hat mir meine Identität gestohlen. Das sind doch moderne Märchen, an denen nichts dran ist. Das ist wie mit dem Kornkreisen. Ein paar Leute machen sich einen Spaß daraus, nachts Kornkreise zu treten. Und die Medien greifen es auf und machen daraus eine große Geschichte. Mir ist noch nie jemand begegnet, dem die Identität gestohlen wurde. Den Schirm vielleicht oder die Brieftasche, aber doch nicht die Intensität, die Identität. Die Tote muss einen anderen, einen richtigen Namen gehabt haben. Sie war als Anita Rinhofer angemeldet und sie hat ihre Wohnung auf diesen Namen gemietet. Wer sagt Ihnen denn, dass Ihre Klientin echt ist? Sie, ich werde Ihnen gleich eine runterhauen. Dann wissen Sie, dass ich echt bin. Sollten Sie das auch nur ansatzweise versuchen, werde ich Sie verhaften. Auf der Stelle. Egal unter welchem Namen. Hat man in der Wohnung der Toten nichts Verdächtiges gefunden? Luxusgüter, jede Menge Pelzmäntel, Kleider, elektronische Geräte und Leasingverträge. Die Frau hatte sich 3 teure Autos geleast. So ist das heutzutage, Maloney. Alle leben auf Pump. Und weil man sich diesen Pump irgendwann nicht mehr leisten kann, klaut man, was man sich nicht mehr leasen kann. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die Frau hat im Namen von Frau Rinhofer teure Dinge bestellt und nicht bezahlt. Vermutlich wurden die Autos weiterverkauft. Hat man in der Wohnung kein Bargeld gefunden? Die Wohnung wird noch ausgewertet, Maloney. Wir haben ein neues Computermodell. Man kann eine ganze Wohnung einscannen und nach über 10.000 chemischen Stoffen und Materialien absuchen. Das ist praktisch, Maloney. So entgeht uns keine Spur. Leider ist das Verfahren aufwendig und wir können erst in 3-4 Jahren mit ersten Resultaten rechnen. Meine Klientin wurde blass und wenig später fiel sie mir in meine Arme. Der Polizist gab dem Mann von der Rechtsmedizin ein Zeichen, damit die Leiche wieder ins Kühlfach geschoben wurde. In einem Café erholte sich meine Klientin bei Kaffee und Kuchen. Bin ich jetzt offiziell in der Schweiz gestorben? Sie wollen sich doch nicht um ein Honorar drücken. Glauben Sie, dass mit dem Tod der Frau der Spuk zu Ende ist? Da steckt mehr dahinter. Zumindest noch ein Mann oder eine Frau. Jemand muss schließlich den Mord begangen haben. Glauben Sie, dass ich in Gefahr bin? Nicht, solange Sie mit mir zusammen sind. Ich soll Tag und Nacht mit Ihnen verbringen? Irgendwie vermisse ich eine freudige Erregung in Ihrer Stimme. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber mir ist nicht danach. Dann warten Sie in Ihrem Hotelzimmer, bis der Olle Maloney den Fall gelöst hat. Ich werde das Hotel wechseln, täglich. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Und wenn der Mörder hinter mir her ist? Vielleicht ist er der falschen Anita Rinhofer aufgelauert und wollte eigentlich mich ermorden. Weshalb sollte er das tun? Gibt es in Ihrem Umfeld jemanden, der einen Auftragsmörder auf Sie ansetzen würde? Das kann man doch heutzutage nicht wissen. Die Leute langweilen sich und aus Langeweile begehen sie Straftaten. Mit Ihren Theorien könnten Sie es bei der hiesigen Polizei weit bringen. Was für Bücher lesen Sie denn so? Eigentlich nur Biografien. Ich habe meine noch nicht geschrieben. Die wäre sicherlich hochinteressant. Und ich würde darin Erwähnung finden. Doppelt. Genau. Was werden Sie als nächstes unternehmen? Die Toilette aufsuchen. Und danach? Das Hotel aufsuchen, in dem die andere Anita Rinhofer genächtigt hatte. Begleiten Sie mich zuerst in mein Hotel? Sie ging dicht neben mir und schaute sich immer wieder ängstlich um. Als ich eine Stunde später in der mir bereits vertrauten Hotellobby stand, würdigte mich der Mann, der mich um 200 Franken erleichtert hatte, keines Blickes. Ich ging dennoch auf ihn zu. Sofort. Sie wünschen? Sie erkennen mich nicht. Sind Sie ein Gast? Sie haben mir ein Navigationsgerät geschenkt. Solch teure Geschenke kann ich mir nicht leisten. Ich habe Ihnen als Anzahlung 200 da gegeben. Tut mir leid, Sie müssen mich verwechseln. Ich bin nicht bestechlich. Möchten Sie ein Zimmer? Die Österreicherin mit Schweizer Akzent ist ermordet worden. Tatsächlich? War sie eine Volksmusiksängerin? Die sind alle verdorben, treten im weißen Dirndl auf, sind aber in Tat und Wahrheit drogensüchtige Nymphomaninnen. Sie haben einschlägige Erfahrungen gesammelt. Darüber äußere ich mich nicht. Auch nicht für 100 Franken. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, werde ich den Sicherheitsdienst rufen. Er schaute sich um und ich sah neben dem Fahrstuhl einen Mann stehen, der aussah, als trüge er mehrere Implantate in den Oberarmen. Da ich mich mit dem Mann nicht auf einen intellektuellen Disput einlassen wollte, verließ ich das Hotel. Ich suchte die eingescannte Wohnung der Ermordeten auf. Die Wohnung war noch immer versiegelt. Vor der Tür saß eine Frau am Boden. Sie konnte nicht fassen, was geschehen war. Haben Sie meine Schwester gekannt? Frau Rinhofer war Ihre Schwester. Das war nicht Ihr richtiger Name. Das weiß ich. Nur die Polizei hat weiterhin Zweifel. Sie hat sich den Namen zugelegt, weil sie von einem Stalker belästigt wurde. Über mehrere Monate. Ein Stalker? Er hat sie terrorisiert, ist ihr überall hin gefolgt, hat sie angerufen, ihr Briefe geschrieben und ist ihr aufgelauert. Wie hieß Ihre Schwester richtig? Miljana Martignac. Ich bin Rahel Martignac. Und wer sind Sie? Ich bin Privatdetektiv. Meloni ist mein Name. Privatdetektiv? Ja. Haben Sie meine Schwester beschattet? Mich würde interessieren, woher Ihre Schwester ihre neue Identität hatte. Die hat sie gekauft. Für ein paar tausend Franken. Wo kann man sich eine Identität kaufen? Kriegt man die jetzt schon bei Prix Garantie oder M-Budget? Ich weiß nicht, woher sie all diese Unterlagen hatte, aber sie konnte sich problemlos eine Wohnung mieten. Und Luxusartikel kaufen? Meine Schwester machte sich nichts aus Luxus. Auch nicht aus Autos? Sie hatte keinen Führerschein. Und trotzdem hat sie 3 Autos geleast. Das kann unmöglich stimmen. Wie gut haben Sie Ihre Schwester gekannt? Wir waren uns nicht sehr nahe, zu unterschiedlich. Aber wir haben regelmäßig miteinander telefoniert. Ich hatte gehofft, dass das mit dem Stalker zu Ende war, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich mach mir Vorwürfe. Ich bat sie um ihre Handynummer. Der Fall hatte eine neue Dimension und einen neuen Verdächtigen erhalten. Immerhin schien meine Klientin tatsächlich nicht in Gefahr zu sein. Außer die hiesige Polizei käme auf die absurde Idee, sie zu verhaften, weil sie so hieß wie die Tote. Ich rief Frau Rinhofer zur Sicherheit an. Sie sagte, dass sie in ihrem Hotelzimmer saß und sich einen langweiligen Thriller anschaute. Das war immerhin etwas. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die gestohlene Identität. 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die gestohlene Identität. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klientin erhält Rechnungen und Mahnungen für Dinge, die sie nie bestellt hat. Sie vermutet, dass eine andere Frau ihre Identität angenommen hat und damit Unfug anstellt. Tatsächlich findet Maloney heraus, dass eine Frau im Namen seiner Klientin in einem Luxushotel übernachtete und sich teure Kleider aufs Zimmer kommen ließ. Die Frau wird kurz danach in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. Von der Schwester der Toten erfährt Maloney, dass diese von einem Stalker verfolgt worden war. Bei der Polizei zeigte man sich alles andere als erfreut darüber, dass die Tote plötzlich auch noch einen richtigen Namen bekommen hatte. Ich unterließ nichts ungenutzt, um die Verwirrung komplett zu machen und brachte deshalb auch gleich noch meine Klientin mit ins Präsidium. Üble Sache, Maloney. Die Menschen wechseln heute die Identität wie die Hemden. Das erschwert die Arbeit der Polizei. Die Arbeit der Polizei wird hauptsächlich durch unfähige Polizisten erschwert. Ja, Sie raus, Maloney. Sie werden nie verstehen, wie kompliziert und aufwendig polizeiliche Ermittlungen sind. Anstatt hier rumzustreiten, sollten Sie sich beide um die Aufklärung des Mordes an meiner Schwester kümmern. Und ich will exklusiv meinen Namen zurück. Noch ist nicht geklärt, ob Sie echt sind. Wie bitte? Ich soll nicht echt sein? Vielleicht steckt sie hinter dem Mord. Ja, genau. Sie wollte meine Schwester aus dem Weg räumen, um endlich wieder ein ruhiges Leben als einzige Anita Rinhofer leben zu können. Gibt es in Ihrer Familie Erbkrankheiten, die einen Einfluss auf die Intelligenz haben? Zuerst lässt sie meine Schwester töten und jetzt beleidigt sie mich. Was braucht es noch, bis die Frau verhaftet wird? Frau Rinhofer hat mit dem Mord an ihrer Schwester nichts zu tun. Woher wollen Sie das wissen? Ha. Sie stecken doch mit der Frau unter einer Decke. Das sieht man doch, dass die beiden was zusammen haben. Stimmt das, Maloney? Wenn ja, sind Sie befangen. Unsere Beziehung ist rein professionell. Sie sollten sich um den Stalker kümmern, der Frau Martignacs Schwester überall hin folgte und sie belästigte. Ein Stalker? Ist das einer dieser Idioten, die mit Skistöcken durch die Wälder wandern? Ein Stalker ist jemand, der eine Frau Tag und Nacht mit Anrufen belästigt, ihr folgt, ihr droht und sie am Ende umbringt. Diese Definition ist ein wenig übertrieben, trifft aber den Kern der Sache. Und was hat dieser Stalker mit der gestohlenen Identität zu tun? Hat er die auch mit seinen Skistöcken verfolgt? Meine Schwester legte sich eine neue Identität zu, weil sie von dem Mann verfolgt wurde. Und warum hat sie sich ausgerechnet meine Identität ausgesucht? Das weiß ich nicht. Sie hat ihre neue Identität gekauft. Es reicht! Niemand kann sich eine neue Identität kaufen. Das Leben ist doch kein Computerspiel. So wie dieses Dings mit den Sims. Im richtigen Leben hat jeder Mensch einen Namen, ein Geburtsdatum, eine AV-Nummer und einen Impfausweis. Das wurde mir alles gestohlen und weiterverkauft. Die Leute sollten sich endlich bewusst werden, wie wichtig eine eigene Identität ist. Ich fasse zusammen. Frau Rinhofer wurde mit ihrer Tasche ihre Identität gestohlen. Ein Stalker hat diese Identität belästigt und ist ihr gefolgt, bis er Frau Rinhofer, die zweite, mit seinen Skistöcken erschlug. Jetzt gibt es aber nur noch eine Frau Rinhofer und dafür keinen Stalker mehr. Was aber ist mit den Skistöcken in der 3G-Grafik? Des Tatortes sind diese noch nicht aufgetaucht. Meine Klientin versuchte vergeblich, den tatsächlichen Ablauf der Geschehnisse in das durch unzählige Kreuzworträtsel lahmgelegte Gehirn des Polizisten zu transferieren. Vor dem Präsidium überreichte sie mir ein paar druckfrische Euronoten, drückte meine Hand und verabschiedete sich in Richtung Österreich. Zurück blieb ich mit Frau Martignac, die mir sofort einen neuen Job anbot. Die Polizei wird den Mörder meiner Schwester nie finden. Nie würde ich nicht sagen, aber es kann 30 bis 300 Jahre dauern. Bei Maloney dauert es höchstens ein paar Tage. Haben Sie einen Verdacht? Glauben Sie, dass es der Stalker war? Weshalb sollte er das Objekt seiner Begierde umbringen? Ich war ihm nicht gut genug. Wie bitte? Der Stalker. Ich kenne ihn. Hä? Wir waren eine Weile zusammen. Sie hatten ein Verhältnis mit dem Mann, der ihrer Schwester nachstellte. Was kann ich denn dafür, dass ich mich in den Mann verliebt habe? Ihre Schwester hatte sich vor lauter Angst eine neue Identität zugelegt und Sie beginnen mit dem Mann, vor dem sie Angst hat, eine Affäre. Ich weiß doch selber, dass das ein Fehler war. Vor allem, weil er mich schon nach 2 Wochen sitzen ließ. Er hatte wahrscheinlich nur gehofft, durch mich wieder in ihre Nähe zu kommen. Wie heißt der Mann? Beat von Tobel. Ein ganz normaler, gut aussehender Mann. Sehr ruhig und beruflich erfolgreich. Ich glaube nicht, dass er meine Schwester getötet hat. Aber Sie schließen es auch nicht aus. Ich war zu wenig lange mit ihm zusammen, um ihn wirklich kennenzulernen. Auf alle Fälle möchte ich nicht, dass er Probleme mit der Polizei kriegt. Seine 3 Kinder würden darunter leiden. Der Mann hat 3 Kinder. Ist er etwa auch noch verheiratet? Ja, sicher. Ich sagte doch, er ist ein ganz normaler, gut aussehender und erfolgreicher Mann. Bitte, bitte gehen Sie schon mit ihm um. Ich mag ihn nämlich immer noch sehr. Ihr Gesicht bekam einen schwärmerischen und verzückten Ausdruck, den man sonst nur in Gottesdiensten oder an Popkonzerten sieht, wenn 12-Jährige einen 16-Jährigen anhimmeln, der alberne Liedchen trällert. Bevor ich mir den ganz normalen Familienvater vorknüpfte, besuchte ich am Abend jenen Mann, dem ich ohne Not 200 Franken gegeben hatte. Er war gerade dabei, einen teuren Sportwagen liebevoll zu waschen. Einen Mord lasse ich mir nicht anhängen, auch nicht von Ihnen. Es reicht, dass man mir den Job im Hotel gekündigt hat. Man hat Sie entlassen. Welche Freude! Machen Sie sich jetzt als Identitätenhändler selbstständig? Ich werde auch diesen Wagen verkaufen müssen. Auf dem Schwarzmarkt kriege ich nicht mal 20% des echten Wertes. Der Wagen wurde von Frau Martignac alias Rinhofer mit einem Leasingvertrag erschwindelt. Genauso wie andere Wagen und Luxusgüter, die sie für Sie bestellt hat. Sie schuldete mir 50.000 Franken. So viel kostet bei Ihnen eine neue Identität. Was ist daran so ehrenrührig? Es gibt Menschen, die noch einmal neu beginnen möchten, ohne dass sie gleich nach Australien oder Timbuktu auswandern wollen. Bei mir kriegen sie diese Möglichkeit. Frau Martignac wollte nur eine Scheinidentität. Eine echte neue Identität ist teurer, weil ich da alles fälschen lassen muss. Für Frau Martignac benötigten Sie lediglich die Angaben, die Sie aus Frau Rinhofers Handtasche hatten. Die Polizei glaubt noch immer, dass die Häufung von Wegreisdiebstählen damit zu tun hat, dass die Täter auf das Bargeld aus sind. Das ist Unsinn. Heute sind persönliche Angaben, Ausweise und Kreditkarten viel wichtiger. Aber glauben Sie mir, ich hatte wirklich kein Interesse daran, Frau Martignac zu töten. Erst dadurch ist der Identitätsschwindel aufgeflogen. Weshalb haben Sie mir so bereitwillig das Navigationsgerät gegeben, das mich zu ihr führte? Ich wusste, dass sie tot war. Sie waren bei ihr. Ich war in ihrer Wohnung und habe gesehen, dass sie tot am Boden lag. Aber ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Ich habe lediglich etwas Geld mitgenommen. Geld, das mir notabene zusteht. Ich verzichtete darauf, ihm das zu geben, was ihm tatsächlich zustand. Stattdessen suchte ich jenen ganz normalen, gut aussehenden Ehemann und Vater auf, der Anlass war für den Identitätswechsel von Frau Martignac. Der Polizist zeigte sich nicht sehr angetan, kam aber dennoch mit. Ich bitte Sie, nicht allzu laut zu sprechen. Ich möchte nicht, dass meine Frau und die Kinder beunruhigt werden. Ich spreche so laut ich will. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Ich werde die Parkbußen umgehend bezahlen. Was für Parkbußen? Stefan, unser Jüngster, er ist sehr begabt. Leider parkt er den Wagen meist falsch. Das liegt daran, weil er noch nicht richtig durch die Windschutzscheibe sieht. Er ist einfach noch zu klein. Ihr Sohn fährt Auto. Wie alt ist er? Er wird 10 Jahre alt. Außerordentlich begabt. In 10 Jahren wird er Formel 1 fahren und gewinnen. Da bin ich mir sicher. Dieser Mann macht sich über die Polizei lustig, Maloney. Ich werde ihn in Handschellen abführen und durch die ganze Stadt führen, sodass alle Nachbarn sehen, dass er verhaftet worden ist. Und dann stellen wir ihn am Bahnhof an den Pranger. Das nützt Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. No! Der Pranger ist wieder in. Ich bitte Sie, Ihre Stimme zu mäßigen. Meine Frau hat einen nervösen Magen. Es reicht. Sie haben Frau Martignac in ihrer Wohnung ermordet. Das habe ich nicht. Es war ein Unfall. Sie geben zu, dass Sie einen Streit mit der Frau hatten. Ich wollte mich ihr erklären, ihr meine Verehrung erbieten. Sie aber schrie mich an. Und wenn man mich anschreit, dann drehe ich irgendwann durch. Ich bitte Sie, das zu bedenken. Ich bedenke gar nichts. Wenn Sie durchdrehen wollen, dann drehen Sie ruhig. Ich werde Sie auf der Flucht erschießen, auf der Stelle. Ich habe mich unter Kontrolle, ich habe mich unter Kontrolle, ich habe mich unter Kontrolle. Gleich platzt der Wicht. Ich werde nicht platzen, ich werde nicht platzen. Was sagt eigentlich Ihre Frau dazu, dass Sie mit einer der beiden Martignac-Schwestern ein Verhältnis hatten? Genau, wir sollen seine Frau befragen und den jungen Rennfahrer. Frau von Tobel! Von Tobels Hände verkrampften sich und aus seinem Rachen drangen seltsame Geräusche und Klänge, die an Urwaldtiere erinnerten. Als seine Frau erschien, fragte sie lediglich, ob es Sinn mache, auf ihn zu warten. Ich verneinte, und der Polizist hielt einen Vortrag über Kreuzworträtsel und Haftstrafen, aus dem niemand so richtig schlau wurde. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die gestohlene Identität, dritter und letzter Teil. Stimme hinter der Stimme sind sie Michael Schacht als Philipp Meloni, Jodok Seidel spielt der Polizist, Susanne Rabel als Anita Rinhofer, Andrei Toni als Beat von Tobel, Sibylla Semadeni als Rahel Martignac, Roy Gablinger als Walter Truninger.